Erster Mann soll uns als Diener von Christus und als Verwalter der Geheimnisse Gottes betrachten. Zweiter, von einem Verwalter wird in erster Linie verlangt, dass er seine Aufgaben treu und zuverlässig erfüllt. Dritter, es ist mir jedoch völlig egal, ob ihr oder ein menschliches Gericht über mich urteilt, da ich mich nicht einmal selbst beurteile. Vierter, obwohl ich mir keiner Schuld bewusst bin, bedeutet das nicht automatisch, dass ich gerechtfertigt bin, denn nur der Herr ist mein Richter. Fünfter, deshalb sollt ihr nicht urteilen, bevor der Herr kommt, weil er alles Verborgene ans Licht bringen wird und jeder dann sein Lob von Gott erhält. Sechster, ich habe diese Beispiele auf Apollos und mich bezogen, damit ihr lernt, nicht über das hinauszugehen, was in der Heiligen Schrift steht. Siebter, wer gibt dir das Recht, dich über andere zu erheben, da alles, was du hast, ein Geschenk von Gott ist? Achter, ihr glaubt wohl, dass ihr schon alles besitzt und reich seid, während wir Apostel ohne euch keine Macht haben. Neunter, es scheint mir, dass Gott uns Apostel an den letzten Platz gestellt hat, so dass wir wie zum Tode Verurteilte vor der Welt dastehen. Zehnter, wir gelten wegen Christus als dumm, während ihr euch für klug haltet, wir sind schwach und verachtet, aber ihr fühlt euch stark und angesehen. Elfter, bis zur heutigen Stunde leiden wir Hunger und Durst, tragen schlechte Kleidung, werden misshandelt und haben kein festes Zuhause. Zwölfter, wir arbeiten hart mit unseren eigenen Händen, wenn man uns beleidigt, segnen wir, und wenn man uns verfolgt, ertragen wir es geduldig. 13. Obwohl man uns verleumdet, reagieren wir mit tröstenden Worten, auch wenn wir für die Welt wie wertloser Abfall behandelt werden. 14. Ich schreibe diese Worte nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder ernsthaft zu warnen. 15. Selbst wenn ihr 10.000 Lehrer in Christus hättet, so habt ihr doch nur einen Vater, weil ich euch zum Glauben geführt habe. 16. Deshalb bitte ich euch eindringlich, dass ihr euch an mir ein Beispiel nehmt und meinem Vorbild im Leben folgt. 17. Aus diesem Grund schicke ich Timotheus zu euch, damit er euch an meine Regeln erinnert, die ich überall in den Gemeinden lehre. 18. Einige von euch sind sehr stolz geworden, weil sie denken, dass ich sie nicht mehr persönlich besuchen werde. 19. Wenn der Herr es will, werde ich jedoch bald kommen, um zu prüfen, ob diese stolzen Leute nur reden oder auch Kraft haben. 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus klugen Worten, sondern es zeigt sich in der Kraft, die von Gott kommt. 21. Was ist euch lieber, soll ich mit einer strengen Strafe zu euch kommen oder mit Liebe und einem freundlichen Geist?